Kapitel 3 bei Herrn Bart. Hier sind wir, vor Herrn Barts Haus. Wir müssen rein, sage ich. Ja, aber wie? Es ist alles abgeschlossen. Wir laufen um das Haus herum und gucken durch die Fenster. Die Fenster sind alle zu, sagt Christina. Nein, schau mal, da unter dem Dach. Ein Fenster ist offen, rufe ich. Aber wie kommen wir dort rein? Kein Problem, ruft Christina. Flink wie eine Katze klettert sie bis zum Fenster. Ich weiß, dass sie viel Sport macht, aber was für einen Sport? Zirkusakrobatik? Sie macht das Fenster auf und klettert ins Haus. Komm zur Tür, sagt sie. Ich mache dir auf. Im Haus ist alles sehr still und auch unordentlich. Alle Schubladen sind offen. Die Kleidung liegt auf dem Boden. Die Stühle sind umgeworfen. Es war jemand hier und hat etwas gesucht, sage ich. Ja, und dieser jemand hat wahrscheinlich auch Herrn Bart mitgenommen. Wir gehen in jedes Zimmer. Es ist überall unordentlich und chaotisch. Wir gehen in Herrn Barts Arbeitszimmer. Sein Computer ist weg. Und auch die Notizblöcke sind verschwunden. Sie waren hier auf dem Schreibtisch. Was haben Sie deiner Meinung nach gesucht? Fragt Christina. Ich weiß es nicht genau. Herr Bart hat geschrieben, dass er mir etwas zeigen will. Vielleicht eine neue Erfindung. Ist er ein Erfinder? Ja, ein Chemiker. Das erklärt vieles. Vielleicht hat er ein revolutionäres Produkt erfunden. Jemand hat davon erfahren und ihn entführt. Ja, das kann eine Erklärung sein. Ich habe Durst, sagt Christina. Es ist heiß hier. Im Kühlschrank finden wir sicherlich etwas zu trinken. Wir gehen in die Küche. Ich nehme eine Flasche Mineralwasser und fülle zwei Gläser. Christina trinkt und blättert ein Heft durch. Schau mal, ich habe dieses Heft hier auf dem Tisch gefunden, sagt sie. Hier sind Rezepte aufgeschrieben. Alles ist handgeschrieben. Interessierst du dich für Rezepte? Sag mir bitte nicht, dass du auch gut kochen kannst. Nein, eigentlich nicht, aber hier. Komisch. Auf den ersten Seiten stehen ein paar Rezepte. Aber dann? Ich kann das nicht lesen. Du vielleicht? Sie zeigt mir das Heft, aber auch ich verstehe kein Wort. Warte! Weißt du was? Die Worte sind umgekehrt geschrieben. Leonardo da Vinci hat so geschrieben. Leonardo da Vinci? Ja, Leonardo da Vinci hat von rechts nach links geschrieben. So konnte niemand seine Texte verstehen. Herr Bart hat diese Seiten also von rechts nach links geschrieben. Das bedeutet, dass er sie geheim halten wollte und dass... Das? Dass hier etwas sehr Interessantes geschrieben steht. Ich nehme das Heft in die Hand und lese die Sätze von rechts nach links. Weißt du was? Ich glaube, es sind Formeln, sage ich dann. Chemische Formeln? Ja. Bringen wir das Heft nach Hause. Dort können wir es in aller Ruhe lesen. Wir gehen raus. Denkst du, du kannst diese Formeln verstehen? Fragt Christina. Ich bin kein Genie wie Herr Bart, Aber ich verstehe etwas von Chemie, antworte ich. Christina dreht sich plötzlich um. Was gibt's? Frage ich. Ich habe etwas gehört. Ich schaue mich um, aber ich sehe niemanden. Wir sind nervös, sage ich. Lass uns nach Hause gehen, es ist besser.